Ein gesellschaftswissenschaftliches Seminar über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-un, den 200-Tage-Kampf der Treue zum glänzenden Sieg geführt zu haben, fand am 21. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Lehrer, Forscher, Lektoren, Journalisten und Redakteure der Bereiche für Wissenschaft, Bildung, Presse- und Nachrichtenwesen und historische revolutionäre Gedenkstätten und der Institutionen für Ausbildung der Parteikader. Auf dem Seminar wurden die Abhandlungen veröffentlicht, in denen argumentiert wurden, dass Genosse Kim Jong-un an der Spitze den 200-Tage-Kampf der Treue, der in die Geschichte der Partei der Arbeit Koreas glänzend einging, organisiert und geführt und in der Geschichte des Kampfes für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates eine neue Wende eingeleitet hatte.